Der Kopf der Hydra. Ein Hörspiel in 4 Teilen von Walter Adler. Nach dem gleichnamigen Roman von Carlos Fuentes. 3. Teil: Operation Guadeloupe. Buenos días, señores pasajeros. El comandante de María y su tripulación les dan la bienvenida a bordo en nuestro vuelo Mexicana 981 de Coatzacoalcos a México. Auf dem Flughafen von Coatzacoalcos kaufte Felix sich einen weißen Panama-Hut und nahm den ersten Flug mit Mexicana. In Mexico City stieg er um auf die Anschlussmaschine nach Houston. Er hatte ein Dauervisum für die USA und die Beamten der Einwanderungsbehörde fanden keinen Unterschied zwischen dem Passfoto und dem Gesicht des Mannes mit dem sprossenden Schnurrbart, weißem Hut und dunkler Sonnenbrille. Dr. Bernstein hatte recht. Die suchten ihn nicht. In Houston mietete er sich bei Hertz einen Ford Pinto und fuhr auf dem Freeway nach Galveston. Die SS Emita